Den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von Cold Specs. Mehran Dessart ist dabei. The Buck, dann Adult Jazz, außerdem Shabazz Palaces und The Drums. Also auf jeden Fall dranbleiben. Es wird abwechslungsreich und es lohnt sich auf jeden Fall. Eben gerade hörten wir Childhood, eine junge Band, um den ebenfalls sehr jungen Band Roman Hopcraft. Die haben schon mal vor kurzem eine Single veröffentlicht, Falls Away. Die gefiel mir ganz gut, habe ich auch gespielt hier vor einigen Wochen. Jetzt kam die neueste gerade eben, S.I.M. heißt diese, vom kommenden Album, welches im Oktober erscheinen wird. Lacuna wird es heißen, das Debütalbum von Childhood. Ja, die erste Platte war toll, die erste Single, die zweite jetzt gerade eben ein bisschen lala. Bin gespannt, wie das dann auf dem Album sich anhören wird. Martin Carr, kennt ihr alle, er war mal Sänger und Gitarrist von The Boo Radleys, einer Band aus Liverpool kamen sie, aus England, die in den 90er Jahren richtig viel, richtig tolle Platten rausgebracht haben. Wake a Boo war der größte Hit dieser Band, 95, auch in England dann in den Charts ziemlich weit oben gewesen und in Indie-Discos auch hierzulande rauf und runter gespielt. Live eine tolle Band, die haben sich dann 99 aufgelöst. Martin Carr hat seitdem Solo-Platten veröffentlicht. Die neueste erscheint im September, The Breaks wird sie heißen und vorab schon mal hier diese Single, The Santa Fe Skyway, Martin Carr. Thank you. The Santa Fe Skyway. Das war ein Track von Martin Carr. Der alte Chef von den Boo Radleys hat es noch drauf. Bin gespannt, wie das neueste Album The Breaks betitelt. Erscheint im September, Ende September dann so sein wird. Wenn die Qualität so bleibt wie auf der gerade eben gehörten Single, dann wird es bestimmt eine ziemlich gute Platte. Auch The Drums sind zurück. Die Band, bestehend aus Johnny Pierce und Jacob Graham, haben ja 3 Jahre lang nichts von sich hören lassen. Letzte Platte, die zweite, war ja auch ein bisschen enttäuschend. Nicht mehr so der Knall-auf-Fall-Effekt wie beim Debütalbum damals. Aber jetzt kommen sie wieder, veröffentlichen mit Encyclopedia demnächst ihr neues Album. Erscheint auch im September. Und da gibt es auch schon mal einen Track vorab, der ja gar nicht so spannend ist. Die B-Seite, die ist fast ein Tick besser, weil die kommt nächste Woche. Hier ist mal die A-Seite, Magic Mountains. Magic Mountain ohne S von The Drums hier mit S. Magic Mountain. Das waren The Drums, der Track vom kommenden Album Encyclopedia. Und die B-Seite dieser Single ist fast noch besser. Die kommt dann nächste, vielleicht auch erst übernächste Woche. Mal schauen, wenn ich sie wieder mit einstecke hier. Mirandi Sarr aus Frankreich veröffentlicht diese Woche ein neues Album. The Cat Not Me heißt dieses. Da hören wir mal rein mit dem Track Mouton Bercaille. J'en ai perdu du temps. J'en ai fait des chiottes et des rades. J'en ai bavé du sang. J'en ai fait des pas mûrs, des bêtises. J'en ai fait des serments. J'en ai fait. Et j'en ferai encore. Je suis comme ça. Je me changerai. Des écoles et des styles, des méthodes et du tort. J'ai juré, c'est fini, c'est final. J'ai juré sur ma tête et ton corps. J'ai juré, juré, juré. Et je vous jure encore, je suis comme ça. Je ne changerai pas. Je vous jure encore, je suis comme ça. Je ne changerai pas. Des faux bonds, des détours, j'ai tout caché sous le vent. J'en ai fait des séjours, des mystères, des erreurs et semblants. J'en ai pris des claques et des retours, j'y ai cru un moment. J'y ai cru. Berkay, das war ein Track von Marianne Dissard von ihrem neuen Album The Cat Not Me. Sie kommt natürlich ursprünglich aus Frankreich, wird immer so ein bisschen dieser Nouvelle Scène Française zugerechnet, mit vielen anderen zusammen, aber sie hat die letzten, ich glaube, fast 20 Jahre in Tucson, Arizona gewohnt und ihr drittes Album hat sie, wie auch die schon da vorherigen, mit aufgenommen, mit Unterstützung von Leuten, die ansonsten bei Mark Lanegan, Giant Sand oder auch bei Calexico mitspielen. Also auch ganz viel Amerikaner-Einflüsse mit dabei, was man auch ganz gut heraushören konnte bei diesem Track gerade eben. Also großer Spagat zwischen diesen Chanson-Geschichten und ja, dem Wüsten-Sound. Klappt ganz gut auch auf dem neuesten Werk hier. Auch von ihr noch ein Track. Torfoué, hier nochmal Marianne Dissard. Cet homme là-bas au fond qui bouge. dans une bouche. Je crois que je rêve, je sais bien que je rêve. Je sais que je ne peux ni toucher, ni nommer. Je repose sur le dos un dimanche dans le vent. Né en moindre mesure des trousseux des brigands. Par leur col trop brillant, à trop mettre la clé sur des portées trop raides. Je marque sur ma chair du vent et des poussières. Au grand jour, en ce jour de lessive des gueux. Entre rêve et rêve, entre rêve et rêve. Entre rêve et rêve, entre rêve et rêve, entre rêve. I was always a runner. I was Das waren Acid Jazz, eine Band aus Leeds, die ja Acid Sounds eigentlich nicht machen. Jazz ganz, ganz verhalten. Es ist eher der Sound der Mitte der 2000er Jahre, also der Nuller Jahre, von vielen Bands der US-Indie-Szene dargeboten wurde. Also lose und lange Soundstrukturen, Post-Rock, Math-Rock, kommt man da an den Sinn. Bands wie, Captain Jazz zum Beispiel oder auch alles, was diese Kinsella-Zwillinge oder Brüder gemacht haben damals, also Post-Rock, Math-Rock im weitesten Sinne, nur dass Acid Jazz so ein bisschen anknüpfen auch an diese Tradition, die man aus Bands aus Sunderland kennt, also Field Music, was die Brüder Brewis dort so treiben alles, also ganz viel Indie-Soul mit ihre Songs reinlegen und das ist wirklich hervorragend hier. Gist Is heißt ihr Album, das Debütalbum von Acid Jazz, eben war ihr Track M Gun zu hören und ein weiterer folgt hier mit Springful. A foolish babe, the foolish babe. Did I foolish babe? My sugar veins, my sugar veins. Did I my sugar veins? The foolish babe. Thank you. Ihr lauscht natürlich immer noch dem Sunday Service und gerade eben war ein Track von The Bug zu hören, Fall betitelt, an den Vocals eine Dame namens Copeland. Und ja, The Bug, das ist das Projekt von Kevin Martin aus London. Der hat bei vielen anderen Projekten seine Finger im Spiel gehabt oder teilweise auch immer noch. Zu den bekanntesten gehört sicherlich Techno Animal und auch King Midas Sound neben The Bug. Und ja, jetzt gibt's ein neues Album. Das erste damals von The Bug, London Zoo, erschien 2008, das Debütalbum. Knallte damals richtig rein mit dem tiefen, fetten Bässen, die dort drauf zu finden waren. Und vor allen Dingen die großartige Sängerin Warrior Queen, die dort bei einigen Tracks als Gastsängerin mit dabei war, wurde eine große Bühne geboten. Ganz, ganz tolle Platte und auch eine ganz eigene Definition von Dub und anders, nicht so düster, wie das man sonst von Dubstep so kennt. Und Warrior Queen mit einem gewissen Rugger-Einfluss und auch Pop war irgendwie mit dabei bei dieser tollen Platte, die genauso begeistern konnte wie damals das erste Album von Major Lazer. Wenigstens einen Tick später raus, kann man beide so ein bisschen ähnliche Richtung, einmal halt USA, einmal englische Einflüsse so ein bisschen. Jetzt gibt es das neueste Album, 6 Jahre später, Angels and Devils betitelt und das ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Der nächste Track, da ist Miss Red an den Vocals zu hören, heißt Me Loss. Mi semi los, daddy nature mi guan mi semi los, adi chicken. Me semi-loss, daddy nature, me want me semi-loss. Loss. Das war The Buck und an den Vocals eine gewisse Miss Red zu hören. Klar, bei jedem Track, bei jedem, fast jedem Track gibt es immer, nicht immer, aber sozusagen meistens andere Gastsänger dabei. Doch ich glaube, es ist wirklich einmal taucht einer zweimal auf, aber das war es dann auch, dreimal sogar. Aber ja, Copeland ist mit dabei, die wir beim ersten Track hörten, Miss Red gerade eben, dann Gonja Safi, der Großartige, ist mit im Studio dabei gewesen. Flowden hören wir dreimal, Death Grips ist mit dabei und natürlich auch die großartige Warrior Queen, die man schon vom ersten Album kennt. Dadurch gibt es relativ große Bandbreite, weil die Sänger dann doch irgendwie den Sounds oder den Songs ihren eigenen Stempel aufdrücken. Das klingt nicht wie aus einem Guss, sondern schon wie so eine Achterbahnfahrt hier und da, vor allen Dingen, wenn Leute wie Gonja Safi dabei sind, der schon sehr, sehr extrem klingt. Aber tolle Platte auf jeden Fall, gut gemacht, ein würdiger Nachfolger zu London Zoo, auch damals eine großartige Platte gewesen. Ich will nur hoffen, dass man nicht wieder 6 Jahre warten muss auf das nächste Album von Kevin Martin und seinem Projekt The Buck. Vielleicht 2 Jahre, 3 Jahre würde ich mich mit drauf einlassen können, aber diesen Sound kann ich gerne häufiger hören. Noch ein Track vom Album der Woche von The Buck, diesmal featuring Warrior Queen. Song heißt Fuck You. Just grass them up. Cheer. And ride the cocky like me just don't care. Sink the John deep and start fi jog here. Hold me body just tight, me all a root out him ear. It make the pussy blister, boy, I make the pussy tear. Yo, that's real fucking man, that's real fuck scare. That's the way it should be, you know, all through the ear. A boy can't fuck me, tell him loud and clear. Fuck you all in the cocky, you a carry. You don't know me, sorry, yo. Fuck you, you just pull a fuck chat. You pull a mouth and you can't defend that. When me a fuck me, say me fuck ignorant. Any boy me fuck me, just left me fuck stamp. Boy ball, boy scream, boy cocky road cramp. Boy run, spurt, left clothes and underpants. Boy fuck me, if you a fuck me. Bobo like you want cap me. Who you are clear with, you think me a Barbie? Get really like a fool, I ain't crazy. Fuck You singt hier Warrior Queen, der Track vom neuesten Album von The Buck. Angels and Devils heißt dieses Werk und ist Album der Woche hier beim Sunday Service dazu, wie immer auch mehr auf der Homepage nochmal nachzulesen, nachzuhören unter sundayservice.de. Die ist relativ frisch und neu gemacht und die könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr wollt. Da gibt es noch viel, viel mehr Infos über Musik zur Sendung und so weiter und so fort. Playlist zum Nachlesen natürlich auch. Wir bleiben im elektronischen Bereich und gehen rüber Richtung Hip-Hop. Hip-Hop aus Seattle ist eher ungewöhnlich, aber trotzdem gibt es dort einige Bands. The Satisfaction zum Beispiel, die haben 2012 eine tolle Platte veröffentlicht. Da warte ich täglich eigentlich auf was Neues. Aber auch Shabazz Palaces sind dort zu Hause in Seattle und machen Hip-Hop, der auch über den Tellerrand hinausschaut auf ihrem Album, welches da heißt Lee's Majesty. Hier kommt ihr Track They Come in Gold. Vanity, I love you for myself. Me and always you and always never no one else. Sanity, a visage of my wealth. Lost but always found before the idols that I knelt. Strategy, the only way to try. Keep it do or die and always think in terms of I. Reverie, some legend futures past. Revelry instead, for it renders hella fast. Capital, a sound that's on the rise. It's shaking unrealized until essence has been raised. Sepulchre, a stage alive by ghosts. Floating off with bags of the blood encrusted dough. Farseer, quite simply it is him. It's black of filling pedalistic catastrophic hymns. Darkness, the light that flashed and dared. Kingdom stellar layers to which my kind is the heirs. Pasquinade, the jester's game of vice. The prior said culprit slain during heist. Them just walking around and walking around. They just watching down, they're watching down. What they talking about, they talking about. Don't you cop it out, don't cop it out. From a cold cloth cut in the deep tones. A sunken ship with the ghost tone. They put my secret name there upon her plaza. Under the chair hot, tucked in a dough spot. So the chrome tie screech every time we dip. We converse in the ancient languages. If you come to see her, this is what you get. Specialist, equipped for the long trip, yeah. And my jacket fits, and I'm packing it. So miraculous, and it's statuesque. Legends carry like a killer's nerves. One pitch is worth a thousand swerves. Backstated to enhance what is pre-glow. Dance with the white whale on the pink wall. And find your way fast when the road curves. It's a seesaw. Shall I go? Shall I go? Look at me fall. Did I know? Did I know? Cause here, on a gilded wing, rockin' filthy rings. Go back, go back, just you go back. Yeah, you said it cool, but it's old hat. Shall we raise a drink? What the fuck you think? For whom the angels sing? And my favorite color brown with pink. I believe to own his ink. I'ma hold the chrome, a tight grip. They might trip, boy. Cause the way I talk shit get enjoyed. Them just walking round, them walking round. They just watching down, they watching down. What they talking about, they talking about. Ain't no copping out, no copping out. Bei diesem Sound werden sich Hip-Hop-Puristen wahrscheinlich kopfschüttelnd abwenden. Ich finde es ziemlich gut gemacht hier, diese Musik von Shabazz Palaces. Kommen wie gesagt aus Seattle, sind zu zweit. Ishmael Butler und Tendell Merrer heißen die beiden. Haben ihr Debütalbum 2011 veröffentlicht, damit auch relativ viel Erfolg gehabt. Ich habe sie irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, muss ich zugeben. Und ja, jetzt der Nachfolger Lee's Majesty. Auch der wird ziemlich abgefeiert in der Presse, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, weil die Platte wirklich nicht kommerziell ist und nicht kohärent ist und schon ziemlich viele Ecken und Kanten hat und auch stilistisch eigentlich in gar keine Schublade rein zusammenpackt, außer Hip-Hop so als Überbegriff. Aber toll, dass die damit so einen Erfolg haben. Ich hoffe auch, dass es sich dann irgendwann Verkaufszahlen ausdrücken wird und dass nicht nur so eine Kritikerplatte wird, die sonst niemand anders interessiert, außer die da vielleicht ein bisschen akademischer rangehen. Egal, noch ein Track von diesem Album Lee's Majesty von Chavis Palaces. Der Song heißt Motion Sickness und fast schon so ein bisschen der Hit des Albums. Money. You know, so I asked the cat, man, I said, you know, why'd you do all that, man? And the hustlers say, it's a high climb to the gallows. Crime related, activated, trap located, strapped to spray. If you face the case and faded player, you'd have never made it. And although the state delayed it, and your granny prayed it, since you back up on the pavement, this one here is dedicated. The mistakes you made, it seasons grown, castles raided, fortunes blown, sides was faded, spouses gone much too late. 10 toes down, cause to the gangster rules you catered. Saw shit through a nigga that you knew was laid out. Money's no object. You spending cash out of all four pockets. Your girl rocking lockets. Your goons pop the rockets. Applied it big for a lake. You are not it. A hood pedigree of syndicates and felonies. A G structure more lustrous than the busters. He in the fast life ultimate. Grind grit groove. Shake and bake. Scratch and scrape. Don't star. No potential for sales. Fiends lined up like the crows on the fence at these ales. It ain't hard to tell, boy. You all aglow. Everybody knowing now you in the show. Retainers paid out, trying to map the play out. The streets is undefeated, really, now there ain't no way out. The world is closing up, go re-up, fix your cut. Feel your eyes, sky your chains, and maybe you can style a truck. Meanwhile, plots and capers, lots of flavor, knots of paper. Watch your neighbors wondering who's really faking. We in the breezeway. To be us, it takes leaps of faith. The main question, you don't ever ask it. History say, it's the casket or the basket. You like past that, let's get blasted and mask up. Who could poly like a diplomat? The last place you can think of where they get you at. 80 miles from your sink where they sit you at. Life's a bitch, treat her good or she'll get you back. Stay. We turn our heads, we don't look back. Never could thrill or enthrall you. Darling, all my love will age before it's breathless, but still wrapped in light. Das war Cold Specs mit dem Track Buddies at Bay. Cold Specs, die Band um die Sängerin Elle Spicks heißt sie, glaube ich, kommt aus Kanada und hat ihr Debütalbum vor, weiß ich gar nicht, ungefähr 2 Jahren veröffentlicht. Damals ziemlich groß gelobt gewesen und erfolgreich gewesen. Jetzt das zweite Werk Neuroplasticity. Ich finde es ziemlich langweilig, muss ich zugeben. Aber auch die erste Platte hat mir nicht richtig zugesagt. Ich schätze mal trotzdem, wird wieder Erfolg haben mit diesem Werk. Sei es ihr gegönnt. Letzter Track für heute vom Sunday Service kommt von Vina Portai. Eine anglo-schwedische Folkband, die ihr Album ebenfalls Vina Portai betitelt haben. Hier ihr Track Flames and Fury und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. I believe every lie that leaves your sweet lips. In return for me, babe, never tell me how it is. Let's fill in all these cracks with excuses. Crash your love upon me, all your flames and fury. Smoke is out the house and I'm us both to hell. Your love is deadly, all your flames and fury. I'm burning like a fever, we're both down to hell. I blink my eyes and cover my ears, so I'll follow you blind for hundreds of years. Let's fill up our souls with excuses. Crash your love upon me. Let's fill in all the shame with excuses.